Schläge, so man dort dem Heiland gab, sind ihm nunmehro Siegeszeichen und können mir verneute Kräfte reichen. Wenn ein erschreckliches Gericht den Fluch vor dem Verdammten spricht, so kehrst du ihn in Segen. Mich kann kein Schmerz und keine Pein bewegen, weil sie mein Heiland kennt. Und da dein Herz vor mich in Liebe brennt, so lege ich ihn wieder, das meine vor dich nieder. Dies mein Herz mit Leid vermenget, so dein teures Blut sprenget. So am Kreuz vergossen ist, geb ich dir, Herr Jesus.